Hi friends. Hallo Freunde. So, let's continue. Lasst uns weitermachen. Remember yesterday we talked a joy that cannot be taken from us. Erinnerst du dich, gestern sprachen wir über eine Freude, die uns nicht genommen werden kann. Verse 23. Vers 23. For here is eternal truth. Denn hier ist die ewige Wahrheit. When that time comes, you won't need to ask me for anything. Wenn diese Zeit kommt, werdet ihr mich nichts mehr bitten müssen. But instead you will go directly to the Father and ask him for anything you desire and he will give it to you because of your relationship with me. Sondern ihr werdet direkt zum Vater gehen und ihn um alles bitten, was ihr euch wünscht, und er wird es euch geben aufgrund eurer Beziehung mit mir. You see, this is a scripture that a lot of people have used to justify that we should continue to beg God in prayer. Diese Bibelstelle wurde von vielen Christen verwendet, um zu rechtfertigen, dass wir Gott weiterhin im Gebet anflehen müssen. But you know, first of all, I don't think that this is enough evidence to build a doctrine on it. Aber erstens glaube ich nicht, dass das Beweis genug ist, um eine Lehre darauf aufzubauen. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because the word that Jesus used here for ask. Das Wort, was Jesus hier für bitten verwendet. In the original Greek, it actually also has the meaning of desire. Hat im Originalgriechischen auch die Bedeutung von wünschen, verlangen. You know, and desire is when the Bible says that we can have what our hearts desire. Verlangen bedeutet, wenn die Bibel sagt, dass wir haben können, was unser Herz sich wünscht. So look. Schau. Jesus said that because of our relationship with him. Jesus sagt, dass wegen unserer Beziehung mit ihm. We will receive everything from the Father that we desire. Werden wir alles vom Vater empfangen, was wir wünschen. So whenever you desire something from the Father in my name. Wenn du also etwas vom Vater in seinem Namen verlangst. It's going to be granted to us. Wird es dir gegeben. You know, and here is what usually the most Bible translate. Die meisten Bibelstellen übersetzen normalerweise. They said because of my name. In meinem Namen. But you know, Jesus puts it actually much more clear according to the original language of the Bible. Jesus macht es in der Originalsprache der Bibel jedoch viel deutlicher. Not because of my name, but he said because of your relationship with me. Nicht wegen meines Namens, sondern wegen eurer Beziehung mit mir. You see, so many people have misunderstood what it means in the name of Jesus. So viele Leute haben missverstanden, was in dem Namen Jesu bedeutet. They think that this is this magic formula we put at the end of a prayer. Sie denken, es ist eine Art magische Formel, die wir ans Ende eines Gebetes stellen. But that's never what Jesus tried to express. Doch das wollte Jesus nie ausdrücken. Do you remember the story in the Acts of the Apostles? Erinnerst du dich an die Begebenheit in der Apostelgeschichte? The seven sons of Sheba. An die sieben Söhne Shebas. In the name of Jesus, that Paul preaches, we command your demons to come out. In dem Namen Jesus, den Paulus predigt, befehlen wir dir, Dämon, komm raus. And those demons ripped these guys up and took the clothes and chased them away. Der Mann, in dem der Dämon war, verprügelte sie, zerriss ihre Kleidung und jagte sie fort. And the demon screamed this. Und der Dämon sagte, Jesus we know and Paul we know, but who are you? Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? It's interesting, huh? Interessant, oder? See, the spiritual world doesn't work by desire the way we think it works. Das Wünschen funktioniert in der christlichen Welt nicht, wie wir es uns vorstellen. Ah, I want, whatever I want, I'll just claim. Ah, ich möchte und alles, was ich möchte, beanspruche ich auch. That's not relationship. Das ist nicht Beziehung. Our desires have to be his desires. Unsere Wünsche müssen seine Wünsche sein. It's just throwing out in the name of Jesus at the end of our desires. Es geht nicht darum, im Namen Jesu am Ende unserer Wünsche zu sagen. And that's what people do. Aber das machen die Leute. Reinhard, next year I will speak English in the name of Jesus. Reinhard, nächstes Jahr werde ich Englisch sprechen, im Namen Jesu. You know, when I hear people say in the name of Jesus, I already know that 99% it's not going to happen. Wenn ich Leute im Namen Jesu sagen höre, weiß ich schon, dass 99% davon nicht passieren wird. I'm going to get my green card in the name of Jesus. Im Namen Jesu werde ich meine Green Card bekommen. I'm gonna get this vacation in the name of Jesus. Ich werde im Namen Jesu den Urlaub haben. You know, that's not at all what Jesus was talking about. Davon hat Jesus absolut nicht gesprochen. Jesus said that through the relationship with him we come into him. That's why we bear his name. Jesus sagte, dass wir durch die Beziehung mit ihm in ihn hineinkommen und deshalb seinen Namen tragen. Verse 24, until now you've not been bold enough to ask the Father for a single thing in my name. Vers 24, bis jetzt habt ihr euch nicht getraut, den Vater in meinem Namen um etwas zu bitten. But now you can ask, or I like better, but now you can desire and you can keep on desiring. Aber jetzt könnt ihr ihn bitten, und ich mag Liebe, jetzt könnt ihr verlangen und immer wieder verlangen. And you can be sure that you will receive whatever you desire, and your joy will have no limits. Und ihr könnt sicher sein, dass ihr bekommt, was ihr verlangt, und eure Freude wird keine Grenzen haben. Look, if you have the right relationship with Jesus, your desire will be pure desires. Wenn du die richtige Beziehung mit Jesus hast, werden deine Wünsche rein sein. And because of your relationship with Jesus, the Father will make sure that your desires will also be what you experience. Und aufgrund deiner Beziehung mit Jesus wird der Vater dafür sorgen, dass du auch erlebst, was du dir wünschst. That's the opposite of religion. Das ist das Gegenteil von Religion. You know, religion is something so tiring. Religion ist etwas so Ermüdendes. True, Christian life is something so refreshing. Echtes Christenleben ist etwas so Erfrischendes. So, don't live outside an intimate relationship with Jesus and think you can just use the scriptures as a magic formula. Lebe also nicht außerhalb einer intimen Beziehung mit Jesus und denke, dass du einfach diese magische Formel nutzen kannst. I can ask everything in his name, so in the name of Jesus, I want that. Ich kann alles in seinem Namen bitten, also im Namen Jesu will ich das. Why didn't that work? Warum funktioniert das nicht? Why did you get what you wanted, but I don't get what I prayed for? Warum bekommst du, was du wolltest, aber ich bekomme nicht, wofür ich gebetet habe? Well, because one is walking in a technique and in a religious activity, the other one is living in a true relationship. Der eine nutzt eine Methode oder religiöse Handlung, der andere lebt in einer echten Beziehung. If you live in true relationship with Jesus, wenn du in einer echten Beziehung mit Jesus lebst, I guarantee you, whatever you desire will be yours from the Father. Dann garantiere ich dir, dass du alles, was du dir wünschst, vom Vater bekommen wirst. Do you know, at the Bible school in 82, auf der Bibelschule 1982, I really upset some of the second year students. Verärgerte ich wirklich einige Studenten aus dem zweiten Jahr. Because they've been talking about figuring out the will of God and the purpose of God and this narrow-minded thing that you have to find. Denn sie diskutierten darüber, wie man bis ins Kleinste den Willen und den Plan Gottes herausfindet und versteht. And there I come, a young little arrogant Austrian. Dann komme ich als junger, kleiner, arroganter Österreicher. Which I was. Der ich war. But that thing I didn't understand. Aber das Thema hatte ich verstanden. I said, listen guys. Ich sagte, hört zu Jungs. Don't make it so complicated. Macht es nicht so kompliziert. I said, this is how I live my life. Ich lebe mein Leben so. Love the Lord your God from all your heart, from all your mind, from all your strength and then do whatever you want. Liebe den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und von ganzer Kraft und dann mach, was du möchtest. And they got upset at me. Und sie wurden wütend auf mich. You can't do whatever you want. Du kannst nicht machen, was du willst. You've got to only do what God wants you to do. Du darfst nur tun, was Gott möchte. Well, if you love the Lord your God with all your heart, you don't want to do what he doesn't want you to do. Nun, wenn du den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen liebst, dann willst du gar nicht tun, was er nicht möchte. That's why if you're in an intimate relationship with Jesus, your desires will all be granted you by the Father. Deshalb werden alle deine Wünsche vom Vater erfüllt, wenn du in einer innigen Beziehung mit Jesus lebst. We all should hate religion and love relationship with Jesus. Wir alle sollten Religion hassen und die Beziehung mit Jesus lieben. I shall see you tomorrow. Bis morgen.